Willkommen bei Mumpitz und Glitzer Rewatch Sex and the City Folge Nummer 6, heimlicher Sex. Hallo Nils. Hallo Chris. Wir fangen wieder mit deiner Zusammenfassung an. Carrie macht ein Promofoto für ihre Kolumne und darf das sexy Kleid behalten. Sie trägt es beim ersten offiziellen Abendessen mit Big und hat entgegen Charlottes viktorianischem Rat Sex mit ihm. Im Restaurant trifft sie ihren Freund Mike Singer und ergründet seine geheime Beziehung zur Verkäuferin Libby, die geheim bleibt, weil sie seinem Status nicht entspricht. Daraufhin konfrontiert sie Big mit ihrem Verdacht, ebenfalls eine geheim bleibende Beziehung für ihn zu sein. Miranda trifft den Sportarzt Ted Baker, als sie ihn beim Sportkurs aus Versehen tritt. Nachdem er sie morgens nach einer Liebesnacht verlässt, durchsucht sie seine Wohnung und findet Spanking-Videos. Die Freundinnen beurteilen das alle sehr unterschiedlich und nachdem Miranda es ihm gegenüber anspricht, verlässt er sie ohne ein weiteres Wort. Charlotte erinnert sich an ihren geheimen chassidischen Liebhaber Schmuel. Super Folge, vor allem mit dieser Käsefrau. Ich liebe die Käsefrau. Die ist so cool. Die wirkt so bäuerlich und niederländisch irgendwie. Das ist so großartig. So herzhaft und wahr. Und ja. Und wie sie über Käse redet. Das ist so toll. Wir sind so auf einer Wellenlänge, sie und ich. Käse ist ja auch was ganz Leckeres, muss man schon sagen. Ja. Das sage ich als Veganer. Ja, also die ganze Folge ist ja so ein bisschen mal wieder sehr, sehr Carrie-lastig. Und Carrie nervt so ein bisschen, weil sie natürlich halt so ein bisschen das Problem hat, dass sie sich mit Big trifft. Und das große Thema ist ja auch unter anderem nicht nur der heimliche Sex, sondern auch, wann kann man denn das erste Mal mit seinem neuen Date Sex haben? Oder wann sollte man das erste Mal Sex haben? Und Charlotte kommt natürlich mit ihrer 5-Tage-Regel. Das ist echt super natürlich. Und das ist dann halt so wieder, das sieht man halt wieder so diese unterschiedlichen Charaktere. Und das macht so wieder diese Serie oder diese Folge auch so unfassbar schön und charmant, dass die Mädels sich dann halt wieder so den Ball hin und her werfen und sich zusammenfinden, so über das Thema sprechen, über das Shooting und über den Bus, der im Endeffekt rumfährt und dann das Foto von Carrie, der ganzen Stadt präsentiert. Ja. Was natürlich auch ganz großartig ist, es gibt diesen Typen, den Miranda mehr oder weniger verprügelt. Also sie haut ihm mehr oder weniger eine rein und datet sich dann mit ihm. Ja. Hat dann Sex und da gibt's eine super Szene, wo sie natürlich dann halt, nachdem sie sich beraten hatte mit Carrie, was sie dann jetzt machen soll, weil dieses Spanking-Video hat sie dann doch ein bisschen aus der Bahn geworfen und sie wusste nicht, was sie denn jetzt machen soll. Und dann treffen die beiden sich und sie gibt ihn dann zum Schluss irgendwie so einen Klaps auf den Po und gibt ihn zu verstehen, dass sie da relativ offen dafür ist, ihn zu spanken. Und seine Reaktion ist unbezahlbar. Findest du, dass sie ihm das zu verstehen gibt? Ich finde, das kommt voll awkward rüber, was sie macht. Also. Natürlich ist es. Ja, absolut, absolut. Aber erinnere dich daran, sie gibt ihm einen Klaps auf den Po und sagt dann sowas wie, du warst ein böser Junge. Wir wissen doch beide, was du willst oder sowas. Auch irgendwie sowas in der Art, sagt sie dann, genau. Ihm geht dann ein Lichtchen auf und dann geht er 2 Schritte weiter und sie ist dann total so, warum hat er jetzt nicht drauf reagiert und warum redet er nicht mehr mit mir? Und dann war es das auch im Endeffekt schon. Das fand ich auch eine super Szene, weil das auch so wieder zeigt, dass Miranda hat ja das Problem, dass sie sehr, sehr autoritär sein kann und sie hat ja auch alles immer im Griff. Ja. Da lässt sie sich so ein bisschen auf was Neues ein und hat dann halt mehr oder weniger auch eine Rolle gefunden, die auch mehr oder weniger auch zu ihr passt oder passen würde. Und der Typ ist dann total abgeschreckt und findet das total widerwärtig. Vielleicht hat er auch das Video nur geschenkt gekriegt und das ist gar nicht so sein. Das glaube ich nicht. Ich habe das ganz anders interpretiert. Okay. Also zum einen wird ihnen in dem Moment ja klar, dass sie seine Wohnung durchsucht haben muss. Ja. Allein das wäre eigentlich schon ein Grund, nicht mehr miteinander zu sprechen und einfach wegzugehen. Also, das ist einfach total unverschämt. Ja. Ich verstehe auch gar nicht, wieso man das macht. Also, an Mirandas Stelle, das ist doch genau die Bredouille, in die sie dann kommt. Wenn du irgendwas findest, dann musst du damit klarkommen. Aber dann nimmst du das Video auch nicht mit. Sorry, das ist doch krass, oder? Hat sie das mitgenommen? Ja, sie hat das mitgenommen. Sie hat mit Carrie zusammen geguckt. Oh Gott. Ja, okay. Stimmt. Also zum einen, wenn ich schon gucke, würde ich versuchen, dass das gar nicht bemerkt wird. Genau. Und außerdem, ich möchte unter Umständen nicht irgendwas finden und mir dann ein Bild machen, das gar nicht stimmt und versuchen damit klarzukommen, weil das ja, wie hier gezeigt, quasi die zukünftige Beziehung total belasten kann, weil man, ja, weiß nicht, man kriegt ja ein vollkommen falsches Bild von einem Menschen Absolut, ja. unter Das, Umständen. das, so eine ähnliche Situation gibt es später auch in einer anderen Folge mit Carrie. Ich glaube, das ist die Freakshow-Folge und das wiederholt sich so ein bisschen. Da können wir dann später auch nochmal wieder drauf zurückkommen, wenn wir die Folge gucken. Aber es ist genauso was, ich weiß nicht, also was muss in einem Mensch vorgehen, der irgendwie dieses Video findet und es dann mitnimmt und dann mit der Freundin zusammen guckt, um dann so eine Andeutung zu machen. Hallo! Sie hätte eigentlich auch sagen können, du, ich habe mich mit meinen Freunden dann beratschlagt und die haben alle gesagt, ich soll das ruhig mal versuchen mit dem Spanking. So aus dem Nichts. Dass die sich eigentlich auch nur getroffen haben oder sich nur gedatet haben, weil Miranda ihnen einen runtergehauen hat. Also von daher, das schließt sich eigentlich der Kreis. Eigentlich müsste er doch auch darauf stehen. Stimmt. Naja, ist vielleicht nicht dasselbe aus Versehen. Ja, es ist auf jeden Okay. Fall sehr, sehr eigenartig gewesen, dass genau da dieser Du Typ meinst, dann ach, auch noch da es kann aufs natürlich Banking sein, steht. dass genau diese Situation ihn dazu bewegt hat, sie auszubitten auf ein Date. Ja, stimmt. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, keine Ahnung, ne? Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr eigenartig und diese ganze Stimmung ist schon sehr Ja. komisch, genau. Ja, es ist wirklich awkward. Es macht keinen Spaß, dabei zuzugucken. Definitiv. Und man muss auch sagen, die Folge hindurch ist Carrie auch sehr, sehr nervig, wie so ein Teenagerkind, die Mr. Big dann auch hinterherläuft. Und Mr. Big, der soll ja eigentlich auch mit zu dieser, ja, Busparty, wo sie dann halt warten, bis der Bus vorbeifährt. Und ja, dann wollen die dann halt so ein bisschen zusammen feiern und ein Sektchen trinken. Da hat er halt keine Zeit und das kann sie dann halt nicht verstehen. Und sie fühlt sich dann halt so ein bisschen wie diese Käsefrau, was ich auch mehr oder weniger nachvollziehen kann. Und dann am Ende der Folge geht sie dann halt zu ihnen ins Apartment und macht dann eine riesengroße Szene, um dann herauszufinden, dass es eigentlich gar nicht so gemeint war. Also, dazu muss ich sagen, finde ich Ihre Überlegungen alle total plausibel und seine Erklärungen total unplausibel zum Schluss. Okay. Also, ich habe auch wirklich ein prinzipielles Problem mit Big. Aber abgesehen davon, also dieser shady Chinese, wo alle essen gehen, diese komischen Begegnungen mit seinen Geschäftsfreunden auf der Straße oder so. Ich kann schon verstehen, warum sie dann plötzlich das Gefühl hat, dass sie so die merkwürdige Freundschaft auf der Seite ist. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es sowas tatsächlich gibt, solche obskuren Beziehungen, wie sie da in dieser Folge postuliert werden, oder Glaubst du nicht, dass es weil sowas gibt? Also ich bin mir sicher, dass es Menschen gibt, die mit anderen Leuten zusammen sind, mit denen eine super Zeit haben, aber sonst von den anderen Freunden bekommen die die nie zu sehen, weil die vielleicht nicht so hübsch sind oder so. Also und nicht so hübsch würde ich noch am wenigsten verstehen. Was ich vielleicht sowas verstehen würde, ist, wie der soziale Status ist. Es wundert mich, dass das Das auch. überhaupt nicht angesprochen Doch, wurde. Das wurde. ist nämlich in dieser Folge eigentlich genau der Fall, oder? Sie ist ja nur eine Käseverkäuferin und er ist Chef von einer Werbeagentur oder so. Das ist ja quasi eigentlich so ein Klassengefälle. Ja, Ich finde, da wird gar nicht drüber gesprochen. doch, Das da ist wird drüber genau. gesprochen in Bed, Ja. Bath and Beyond. Da sitzen nämlich Carrie und er auf einem Bett und unterhalten sich so Ach, ein bisschen stimmt. darüber. Und da klärt er das so ein bisschen auf. Und ich finde, was er beschreibt, ist eigentlich total schön. Also diese ganze Beziehung, die er mit dir hat und so. Ja, Ja. definitiv so innig und so warm. Ja. Mit viel Käse. Mit viel Käse, genau. Was ist denn dein absolutes Topkleid in dieser Folge? Ja. Oder Outfit, sagen wir es mal so. Das muss eigentlich das kleine Nacktkleidchen und der Pelz sein, den sie dazu anzieht am Anfang zu ihrem Date. Das Titten auf Toast. Titten auf Toast oder wie Big dazu sagt, interessantes Kleid. Was meinst du? Genau das, interessantes Kleid. Gott, ich mag den Mann nicht. Ja, ich Ja, habe ja aber auch das ein Problem mit Kleid ist Big, von schön. daher. Du Gut. rennst da offene Türen bei mir ein. Okay, wir freuen uns auf Aiden. Genau. Und das schlimmste Kleid oder Outfit? Dann ist das jetzt die Folge, in der sie beim Skat zusammensitzen. Skat, ja, bestimmt. Genau. Doppelkopf. Beim Poker zusammensitzen. Ich glaube, da haben alle schreckliche Outfits an. Aber mit Absicht. Ich glaube, das ist so, weiß nicht, Girls Night In oder wie auch immer das dann heißt. Ich glaube auch, das ist halt einfach nur so ein bisschen. Ja, wobei, man muss halt sagen, also das ist ja die, also beziehungsweise das ist ja der Moment, kurz bevor sie sich mit Big trifft, also Carrie, und da trägt sie natürlich das Nackigkleid und alle anderen, was ich auch ganz eigenartig finde, die bleiben dann halt in ihrer Wohnung zurück und spielen dann weiter. Stimmt, das ist merkwürdig. Das ist eine ganz, ganz eigenartige Situation. Vielleicht haben alle den Schlüssel zu ihrer Wohnung. Ja, weiß ich nicht. Also jemand muss da doch dann auch abschließen. Ja, ganz komisch. Oder bleiben die da, bis sie wieder... Nee. Aber die schläft ja dann auch bei ihm. Ja, ja, genau. Naja. Das ist es nämlich. Sie schläft da nämlich bei Big. Und das ist schon sehr, sehr eigenartig, finde ich. Also, ja, ich habe ja auch noch mein Top- und mein Nicht-Top-Outfit. Ja. Mein Top-Outfit ist auch Titten auf Toast, also das Nackig-Kleid. Das furchtbarste Outfit, was sie hat, ist, wenn sie diesen Fellmantel da überzieht. Das geht gar nicht. Das geht so gar nicht, weil ich diesen Fellmantel geht ja sowieso nicht. Und du meinst Pelz? Ja, geht gar nicht. Und dann, ich weiß nicht, diese Kombination fand ich einfach furchtbar. Also, ich fand das voll schön, so zwei ganz verschiedene Strukturen, aber ungefähr dieselbe Farbe. Ja, ich hab da eher so an Tierversuche gedacht, wo die Pelze von den Tieren dann bei lebendigem Leib abreißen, dann siehst du ja auch im Endeffekt die Haut darunter. Daran habe ich eher gedacht. Ach so, du meinst das nackte Kleidchen? Also darunter, wie so genau. Nacktmull oder so. Ganz furchtbar. Und da drüber den Pelz, den er früher drauf hatte. Ja. Oh, ist das fies. Furchtbar. Weil die Verbindung, nee, das war nicht mein Assoziation. Das ist mehr so Peter-Style. Ja, absolut. Nee, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Okay, Zukunft mag ich nur noch vegane Outfits. Das möchte ich gar nicht sagen. Es könnte ja auch sein, dass es ein veganes Outfit war. Aber naja, auf jeden Fall fand ich das nicht so sonderlich toll. Es gibt ja noch so eine Szene, die ich auch total schön und irritierend und auch interessant finde. Und zwar die Szene, die du ja auch in deiner Zusammenfassung erwähnt hattest, wo Charlotte sich mit diesem jüdischen Künstler trifft und eine Liaison mit ihm hat. Was auch ganz interessant ist, weil Samantha und Carrie sie so ein bisschen darauf ansprechen, warum sie denn halt nie von denen gehört haben oder warum da nichts draus geworden ist. Und da sagt sie halt, dass es zwei unterschiedliche, Kulturen oder ja, Gesellschaftsschichten sind, die nicht zueinander gepasst hätten und deswegen war das halt einfach so ein Techtelmechtel, sonst nix. Was aber auch ganz interessant ist, denn, Spoiler, Charlotte heiratet dann ganz, ganz zum Schluss der Serie auch einen Juden und konvertiert dann ja auch noch. Und das ist alles schon in der ersten Staffel. Also da baut ja viel auf. Wir hatten ja schon über Big gesprochen, der ja schon in der ersten Folge auftaucht. Dieser Bezug ist halt total toll. Genau, ich glaube, an Charlottes spätere Geschichte kann ich mich sogar noch dunkel erinnern. Was war denn dein Lieblingszitat in dieser Folge? Also nachdem sie bei der Busparty sind und dann endlich der Bus vorkommt und auf dem Bus Carrie in ihrer verführerischen Pose auf dem Bett liegt und jemand direkt vor ihren Mund einen riesigen Penis gezeichnet hat, da verzweifelt sie ja so ein bisschen und Samantha sagt dann so aus Trost zu ihr: Oh, nicht doch. Mach dir keine Sorge, Liebling. Peinlich. Mach dir keine Sorgen. Ah, kein Mensch in New York guckt sich je einen Bus an, wenn er nicht davon überfahren wird. Stimmt's? Stimmt, genau. Was großartig ist, weil die ganze Folge geht eigentlich überwiegend um diesen Bus. Ja, nur um diesen Bus. Alle freuen sich auf den Bus und dann dieser Moment. Ach, ist doch sowieso nichts Großes. Die Sektflasche und ich meine, die stehen da auch wirklich und an der Haltestelle vom öffentlichen Nahverkehr in diesem Kleidchen mit Sekt und warten auf diesen Bus. Mit Partyhütchen. Mit Partyhütchen, genau. Und dann kommt dieser enorme Fall. Echt super, ja. Also ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe hier wieder zwei Zitate, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar gibt es die Szene, nachdem Carrie sich mit Big trifft und dann kurze Zeit später dann im Endeffekt mit ihnen im Bett landet. Und dann liegen die im Endeffekt neben dem Bett auf dem Boden, warum auch immer. Ja, weil es total wild war. Genau, weil es total wild war wahrscheinlich. Und dann spricht sie so in sich hin. Ich werde nicht als Erste was sagen. Und auch wenn er nie wieder anruft, behalte ich ihn in liebevolle Erinnerung. Als Arschloch. Das ist so großartig. Und ich bin da halt so ein bisschen am Kämpfen, weil ich dieses Zitat so wirklich gut finde. Aber auch das zweite Zitat von Samantha, kurz bevor sie sich mit Big trifft, da sprechen sie ja so ein bisschen über dieses Abwarten. Sagt sie nämlich sowas. Andererseits kannst du guten Sex auch von jemandem kriegen, den du weder achtest noch magst und den du sofort wieder vergisst. Ja, auf jeden Fall sehr schön. Ja. Jetzt habe ich schon wieder zwei Zitate und du nur ein. Verdammt. Naja, wie dem auch sei. Also ich schneide jetzt einfach beide rein. Das ist jetzt auch egal. Ja. Ich habe noch eine Frage. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist in der allerersten Szene. Also wenn sie rausgeht mit dem Nacktkleidchen und dem Pelz drüber zum Date, ja, hat Carrie da nochmal extra blaue Kontaktlinsen drin? Ist dir das auch aufgefallen? Also mir sind diese extrem blauen Augen aufgefallen, aber ich habe zwar darüber nachgedacht, ob das denn jetzt ihre echte Augenfarbe ist oder nicht, aber dann habe ich es auch wieder vergessen. Ich weiß gar nicht, welche Augenfarbe sie hat. Sie hat blaue Augen, aber in dieser ersten Szene ist die blaue Farbe total krass. Auch auf dem Foto. Wenn sie rauskommt und auch auf dem Foto. Also das ist auch total extrem penetrant, wenn man sich das mal anschaut. Aber stimmt, das sieht man und vergisst man aber auch gleich wieder, warum auch immer. Also ich. Ich wusste halt nicht genau, ob das jetzt heißt, dass sie zu dem Date blaue Kontaktlinsen reinmacht oder ob sie einfach manchmal mit blauen Kontaktlinsen gedreht haben und manchmal nicht so. Also ob das jetzt aus der Serie kommt oder aus der, also verstehst du, was ich meine? Ja, also es wird ist auf jeden Fall nie erwähnt in der Folge, also in den Folgen, und es wird auch nie gezeigt, dass sie irgendwelche Kontaktlinsen reinmacht. Also ich glaube eher nicht. Nee, aber es wird ja auch nicht gezeigt, dass sie Kleidchen anzieht oder das Make-up auflegt, die atemberaubenden Lidschatten-Kombinationen, die sie manchmal hat und so. Stimmt, sie trägt nie Make-up auf. Das wird ja alles als, das macht man halt, ne? Das passiert ja so zwischen Kleiderschrank und Türrad nach draußen. von daher, ich habe mich nur gefragt, ob das damals schon en vogue war oder so. Also, Kontaktlinsen? Ende der 90er, meinst du? Ja, ob es da schon so bunte Kontaktlinsen zum, ach, ich mach die rein für heute Abend oder so gab. Also es gab welche, die waren nur unfassbar teuer. Ich weiß, Anfang der Nullerjahre wurden die dann relativ erschwinglich für jedermann. Aber ja, ich weiß nicht, dadurch, dass sie auch 500 Dollar Schuhe trägt, können sie sich wahrscheinlich auch solche Kontaktlinsen leisten. Also ja, aber es wird auf jeden Fall nie in der Serie angesprochen. Ja. Wie ist deine Bewertung für diese Folge? Ach, ich gebe nochmal 3 Stanfords. Also nicht wegen Big, aber die Käsefrau. Und ja, auf jeden Fall. Ich bin echt am Schwanken, aber ich glaube, ich bleib auch bei 3. Also die Folge ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, hat wieder ihre unfassbar schönen Momente und man sieht halt wirklich die ganzen Mädels zusammen. Man hat dieses Bälle hin und her werfen zwischen den Mädels. Und was ich halt auch ganz gut finde, ist halt so diese Mike-Figur, die tatsächlich nie wieder auftaucht in der Serie. Ihr guter Freund Mike Singer. Ja, den man nie wieder sieht. Davon hat sie also einige. Komischerweise, ja. Ja. Gut, das war dann die Folge Nummer 6, Sex and the City Rewatch, heimlicher Sex. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Nils. Tschüss.